Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Ich weiß gar nicht, ob ich sie Ihnen überhaupt erzählen soll. Die Geschichte von der Prinzessin aus Ruritanien und von der merkwürdigen Hochzeit an Bord der Ormus. Ein richtiger Kriminalfall ist sie eigentlich nicht, und deshalb hat sie in meiner Chronik der Abenteuer von Professor Van Dusen an sich auch nichts zu suchen. Aber dann frage ich mich, was würde wohl der Professor dazu sagen? Mein lieber Hedge, was haben Sie gegen die Geschichte? Ach, wissen Sie, Professor... Wenn ich recht verstehe, ist sie Ihnen nicht kriminell genug. Genau, Professor. Mein lieber Hedge, da kann ich Sie beruhigen. Dummheit ist auch kriminell. Ganz zu schweigen von Betrug, Vortäuschung falscher Tatsachen. Eigentlich habe ich mehr an Mord und Totschlag gedacht. Mord und Totschlag? Ja. Aber mein lieber Hedge, davon hatten wir, weiß Gott, gerade mehr als genug im Tal der Könige. 4 Leichen bei einem einzigen Fall. 5. 5? 5, wenn Sie die Mumie des Pharao mitzählen. Ah ja, die hatte ich vergessen. Bitte. Aber worauf ich hinaus will, nach so blutigem Geschehen wäre ein eher leichter, was möchte ich sagen, fröhlicher Fall durchaus nicht fehl am Platze, als lockeres Dessert gewissermaßen nach einem kräftigen Steak. Also das ist mir zu gastronomisch, Professor. Apropos Gastronomie, haben Sie vielleicht ästhetische Bedenken, wie seinerzeit beim Fall im Orient Express? Nein, Professor, Sie wissen doch ganz genau, warum... Natürlich weiß ich, mein lieber Hedge, Sie schämen sich. Sie wollen den Fall nicht erzählen, weil Sie eine nicht eben großartige Rolle darin gespielt haben. Das kann man wohl sagen, Professor. Ich habe mich geradezu lächerlich aufgeführt. Wenn Ihnen das Kopfschmerzen macht, mein lieber Hedge, dann trösten Sie sich. Sie sind in allen meinen Fällen lächerlich. Das ist aber nicht nett, Professor. Ach was. Lassen Sie die faulen Ausreden, Hedge. Fangen Sie endlich an. Ihr Publikum wartet. Tun Sie Ihre Pflicht als Chronist. Tja, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Ja, beißen Sie. Also, also, es war am 29. März 1905, kurz vor Mitternacht, an Bord seiner großbritannischen Majestät Passagierdampfer Ormus, irgendwo im Roten Meer zwischen Suez und Aden. Der Mond war aufgegangen, die goldenen Sternlein prangten, mit melodischen Glucksen hüpften fliegende Fische über die spiegelblanke Wasserfläche. Es war sehr heiß. Ich konnte nicht schlafen und machte einen kleinen Spaziergang auf dem Promenadendeck. Plötzlich wurde die Stille der Tropennacht gestört. Vor mir stritten sich 2 Männer in einer mir unbekannten Sprache. Im Licht des Mondes sah ich die beiden an der Reling und ich traute meinen Augen nicht. Der eine, der größere, packte den zweiten und versuchte, ihn über Bord zu werfen. Das ging entschieden zu weit. Pagoli! Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich mich in Ihre Diskussion einmische, aber was Sie da reiben, finde ich nicht sehr sportlich. Stellen Sie sofort den Herrn ab. Ich kann doch alles in Ruhe reden. Pagoli! Pengeletme! Gospodin! Dricico! Raso mio trappa! Blobskop! Selber Blobskop! Oh. Also lassen Sie jetzt den Herrn los, oder? Au! Das war ein klassischer Richterhaken. Ich ging zu Boden und fühlte mich ein paar Sekunden lang nicht so recht gegenwärtig. Inzwischen hatte der kleinere der beiden die günstige Gelegenheit benutzt und sich empfohlen über die Treppe zur ersten Klasse, wie ich trotz meiner Benommenheit feststellen konnte. Der andere sah ihm nach und verschwand dann auch Richtung Zwischendeck. Feine Sitten, dachte ich bei mir, rappelte mich auf und begab mich ebenfalls von dann in den Erste-Klasse-Salon, den ich mit Professor Van Dusen teilte. Mein lieber Hedge, wie sehen Sie denn aus? Sind Sie unter die Räuber gefallen? Wenn ich das wüsste, Professor. Und jetzt eine Whisky. Dreifach. Kein Eis, kein Soda. Was ist denn geschehen? Erzählen Sie. Ich machte mir meinen Whisky zurecht. Dann erzählte ich, was ich gerade auf dem Promenadendeck erlebt hatte. Der Professor hatte sein Buch weggelegt und hörte interessiert zu. Seine Augen glänzten. Kein Zweifel. Den Professor Dr. Augustus Van Dusen, die Denkmaschine, wie man ihn überall nannte, hatte das Detektivfieber gepackt. Sehr aufmerksam, mein lieber Hedge. Sie präsentieren mir da einen kuriosen, kleinen kriminologischen Fall, der nicht ohne Interesse zu sein scheint. Sehr freundlich von Ihnen. Sie haben gut lachen, Professor. Sie hat keiner K.O. geschlagen. Nun, stellen Sie sich nicht so an, mein lieber Hedge. Berichten Sie. Was? Nochmal? Ich meine die zahlreichen relevanten Details, die Sie zu erwähnen vergessen haben. So, was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, wie sahen die beiden Männer aus? Beschreiben Sie sie. Tja, so genau habe ich sie mir eigentlich nicht angesehen. Geben Sie sich doch ein bisschen Mühe, denken Sie nach. Ja, der eine war ziemlich klein, hatte einen dunklen Spitzbart und einen Monokel. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Ich muss ihn schon mal gesehen haben, vor kurzem. Und der andere, der den Kleinen über die Reling werfen wollte? Groß, kräftig. Und? Tut mir leid, Professor, das ist alles. Der Kerl war die ganze Zeit im Schatten vom Schornstein. Ach, schade. Gesehen haben Sie also nicht viel. Und gehört? Oh, eine ganze Menge, Professor. Nur leider nichts verstanden. Natürlich nicht. Nicht, was Sie denken, Professor. Die beiden redeten eine ganz ausgefallene Sprache. Das war nicht Französisch, nicht Deutsch, nicht Italienisch, auch nicht Russisch, obwohl es damit eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Ach, das ist sehr interessant. Versuchen Sie, sich an einige Worte zu erinnern. Oh, leicht gesagt, Professor. Das hörte sich alles so komisch an. Los, Hedge. Zermartern Sie sich das Organ, das Sie in Ermangelung eines zutreffenderen Ausdrucks Ihr Gehirn zu nennen belieben. Also bitte, ja. Moment. Blobskopf. Genau. Der eine hat zu mir Blobskopf gesagt. Und Pangoli. Das hat der andere immer gerufen. Pangoli, ja, Pangoli, ja, Pangoli. Danke, mein lieber Hedge, das genügt. Der Fall ist klar. Wenigstens, was die rätselhafte Sprache betrifft. So? Die beiden Männer stammen aus Ruritanien. Ruritanien? Keine Ahnung. Geografie schwach. Ein kleines Land, ein Königreich, wenn ich mich nicht irre, im Südosten Zentraleuropas gelegen. Die ruritanische Sprache gehört zum slawischen Stamm, enthält aber auch eine Vielzahl germanischer und finno-ugrischer Elemente. Sie ist mir, wie ich gestehen muss, nur fragmentarisch vertraut. Ich kann jedoch mit Bestimmtheit versichern, das Wort Pangoli ist ruritanisch und bedeutet zu Hilfe, zu Hilfe. Das wird ja auch passen. Und Blobskopf? Ein ganz und gar nicht salonfähiges ruritanisches Schimpfwort. So, na, warte, mein Junge, wenn ich dich erwische. Das Vergnügen können Sie sehr bald haben, mein lieber Hedge. Kommen Sie mit. Wohin, Professor? Zum Kapitän. Wenn wir der Sache weiter nachgehen wollen, brauchen wir seine Hilfe. Selbstverständlich kannte Kapitän Blieke Professor Van Dusen. Wer in aller Welt kennt ihn nicht, den großen Wissenschaftler und Amateurkriminologen. Deshalb zeigte er sich, trotz der späten Stunde unseres Besuchs, von seiner besten Seite und ließ sofort einen Steward mit der Passagierliste kommen. Fürs Zwischendeck führen wir keine spezifizierten Listen. Das lohnt sich nicht bei dieser Masse von Auswandern, Eingeborenen und ähnlichem Volk. Aber in der ersten Klasse, das werden wir gleich haben, Ruritanien, aha. Hier, Professor, sehen Sie selbst. Kabinen 789. Mrs. Paschol, Miss Apex, Mr. Domsky, alle aus Ruritanien. Und das wär's auch schon. Ansonsten keine Ruritanier in der ersten Klasse. Ja. Wo sitzen die Herrschaften, Stuart? Wie meinen, Herr Professor? An welchem Tisch im Speisesaal? Die drei Herrschaften speisen in ihren Kabinen, Herr Professor. Mhm. Sie haben nur ein einziges Mal eine Mahlzeit im Saale eingenommen. Am ersten Abend, als wir aus Suez ausliefen. Aha. Und wo? Tisch 4, Herr Professor. Das muss direkt neben uns gewesen sein. So ist es, mein lieber Hedge. Und ich glaube, mich zu erinnern, eine ältere Dame von gewisser Fülle. Mrs. Paschol. Ein nicht sehr großer Herr mit Monokel und Spitzbart. Mr. Domsky. Sieh mal an. Deshalb kam er mir so bekannt vor. Und neben ihm, da saß da nicht diese entzückende junge Dame? Ganz recht, mein Herr. Miss Apex. Wenn ich mir eine Bemerkung gestatten darf. Beim Servieren ist mir etwas aufgefallen. So? Ihnen ist etwas aufgefallen? Was denn? Die drei Herrschaften aßen nur Fisch, Herr Professor. Und sie tranken dazu den teuersten Wein auf der Karte. Den 97er Chateau Latour. Den Chateau Latour? Oh, das ist ja sehr interessant. Was soll ich in der Sache unternehmen, Professor? Vorerst gar nichts, mein lieber Kapitän. Warten wir ab. Warten wir ab, ob und auf welche Weise sich die Angelegenheit entwickelt. Damit schien der Fall für den Professor zunächst erledigt zu sein. Er vergrub sich wieder in seine Bücher. Und ich ging schlafen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück legte ich mich in einen Liegestuhl auf dem Sonnendeck, döste ein bisschen vor mich hin und träumte von Miss Apex, der reizenden jungen Dame mit dem merkwürdigen Namen, die vor Tagen im Speisesaal einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht hatte. Minuten vergingen, leichte Schritte kamen näher, hielten an. Ich öffnete die Augen. Mein Traum war Wirklichkeit geworden. Sie stand vor mir, an die Reling gelehnt, und sah mich lächelnd an. Ich, ganz Kavalier, sprang sofort auf. Oh, Miss Apex. Bitte, mein Herr, behalten Sie doch Platz. Ich wollte Sie nicht stören. Nicht doch, ganz im Gegenteil. Wollen Sie sich nicht setzen? Mein Liegestuhl, bitte sehr. Das kann ich nicht annehmen, mein Herr. Ich bitte darum. Danke. Herrliches Wetter. Oh ja. Ein wenig zu warm vielleicht. Meinen Sie? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Hedge. Hutchinson Hedge aus New York. Ein Amerikaner? Oh, ich liebe Amerikaner. Sehr erfreut, Mr. Hedge. Ich bin die Miss Apex. Aus Ruritanien, ich weiß. Woher wissen Sie? Sind Sie Miss Apex? Ich habe es mir gedacht. Tatsächlich? Ja, wirklich. Ich habe oft an Sie gedacht, seit ich Sie neulich gesehen habe im Speisesaal. Princeska. Nuvake Trespovic Sharak Shambro. Sarchen Ega Barino. Nepe Trespovo Sharak. Pardutsch! Silice, Princeska, Silice! Palovi. Entschuldigen Sie mich, Mr. Hedge. Ich muss gehen. Auf bald! Das hoffe ich sehr, Miss Apex. Und jetzt zu Ihnen, mein Freund. Verzeih Störung, mein Herr. Auf Wiedersehen. Nicht so eilig, mein Freund. Was fällt Ihnen eigentlich ein, sich in ein Privatgespräch zu drängen? Wie Sie sprechen mit mir, mein Herr, was sich erlaubt. Sie nicht mich ein in Sacken, die Sie nicht verstehen, mein Herr. Lass Sie nicht sagen. Wenn ich mich heute Nacht nicht eingemischt hätte, dann wären Sie jetzt Fischfutter. Sie sind doch der Kerl, den der andere über die Reling springen lassen wollte. Nicht verstehen, mein Herr. Und was heißt Kerl? Sie mich wohl beleidigen. Herzlich gern. Und wenn Sie Ihren Ziegenbart nochmal in meine Unterhaltung mit Miss Apex stecken, dann... Sie sich nehmen in Akt, mein Herr. Ich sieh's bis auf Degen. Ich sieh schieß tot mit Revolver. Und ich prügle Ihnen Ihre gottverdammte Unverschämtheit aus dem Hals. Meine Herren, ich muss doch bitten, eine Schlägerei. Wir sind doch nicht im Zwischendeck. Auseinander! Lassen Sie den Herrn los, Mr. Hedge. Verlassen Sie das Sonnendeck. Beide. Ich wollte sowieso gehen. Ich auch. Sie irrt von mir. Wischt. Ganz meinerseits. Blobskopp! Blobskopp! Ach, nur Blut! Wasch ab, diese Schmach! Beim Mittagessen erzählte ich dem Professor von der Szene, die mir der ulkige kleine Kerl mit Monokel und Spitzbart gemacht hatte. Scheint, mein lieber Hedge, zeigen Sie eine besondere Neigung zu ruritanischen Händlern. Oder könnte es sein, dass ruritanische Händler eine besondere Neigung zu Ihnen haben? Nun, wie auch immer. Was halten Sie von der Sache, Professor? Vorläufig noch gar nichts. Und Sie? Ach, Professor, sie ist wunderbar. Einmalig, ein Engel. Wie ich vermute, meinen Sie nicht die ruritanische Angelegenheit im Allgemeinen, sondern eine ruritanische Dame im Besonderen. Natürlich meine ich Miss Apex, Professor. Wen denn sonst? Ihre Stimme, Ihre Augen. Nun schwärmen Sie nur ein wenig, mein lieber Hedge. Das kann nicht schaden. Aber seien Sie auf der Hut. Irgendetwas scheint mir nicht ganz geheuer zu sein. Unsinn, Professor. Guten Appetit, meine Herren. Oh, danke. Sind Sie noch immer interessiert an unseren ruritanischen Passagieren, Professor? Aber gewiss, Kapitän. Ich auch, Kapitän, ich auch. Ich hätte da was für Sie. Kommen Sie doch nach dem Essen in meine Kabine. Sie auch, Mr. Hedge. Ich komme gleich mit. Hedge, Sie essen erst wenigstens Ihre Vorspeise auf. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich hatte gar keinen Appetit und ließ die letzten Gänge aus. Sogar das Dessert. Der Professor dagegen aß sich mit quälender Langsamkeit durchs komplette Menü. Und so kam es, dass wir erst eine gute halbe Stunde später bei Kapitän Bleeker saßen und seine Neuigkeiten hörten. Bischof Templeton kennen Sie ja wohl, Kabine 12a. Den salbungsvollen Herrn in Schwarz? Ganz recht. Missionsbischof, unterwegs nach Neuguinea, um den nackten Papuas die Segnung des Glaubens zu bringen. Bibeln und Hosen? Mag sein. Bischof Templeton erschien vor etwa einer Stunde bei mir und wollte wissen, ob er berechtigt sei, an Bord meines Schiffes eine Eheschließung durchzuführen. Und? Ich sagte ja und fragte natürlich, worum es ging. Darauf der Bischof, ein gewisser Mr. Domsky aus Ruritanien will heiraten, und zwar so bald wie möglich. Domsky? Der spitzbärtige Widerling? Und wer ist die glückliche Braut? Miss Apex. Was? Das geht nicht. Captain Bleeker, Sie dürfen das nicht zulassen. Aber Mr. Hedge, was haben Sie? Kümmern Sie sich nicht um ihn, Kapitän. Ein vorübergehender Anfall von Amor Subitus Navigationis. Einfacher ausgedrückt, Flirt an Bord. Weiter nichts? Oh, das gibt sich wieder. Der Kapitän hatte gut reden. Als wir in unsere Kabinen gingen, war ich, wie Sie sich vorstellen können, tief in Gedanken. So tief, dass ich zuerst gar nicht auf den Mann achtete, der uns im Gang ansprach. Aber dann sah ich doch auf. Die Größe, die Statur? Das war doch der Typ, der letzte Nacht diesen Domsky über die Reling hieven wollte. Er wurde mir sofort sympathisch. Aber als mir dann der rechte Haken einfiel, ließ die Sympathie erheblich nach. Professor von Dusen? Ja? Darf ich Sie einen Augenblick sprechen? Ah, Sie sind Ruritanier, wie ich höre. Jawohl. Bitte, treten Sie doch ein. Darf ich vorausgehen? Nehmen Sie Platz. Danke. Sie heißen? Mein wahrer Name tut nichts zur Sache. Hier an Bord nenne ich mich Wanzek. Sehr passend. Hedge, was kann ich für Sie tun, Herr Wanzek? Vielleicht wissen Sie es bereits. Auf diesem Schiff soll eine Trauung stattfinden. Ja, ja, ja. Und was geht das Sie an? Diese Trauung darf nicht stattfinden, Herr Professor. Ganz meine Meinung. Sie muss und sie wird verhindert werden. wenn nötig, mit Gewalt. Ach, deshalb wollten Sie heute nach Domsky ins Meer werfen. Und ich, Idiot, gehe auch noch dazwischen. Aha, das dachte ich mir. Was würden Sie sagen, Herr Wanzek, wenn ich den Kapitän rufen und Sie wegen versuchten Mordes in Eisen legen ließe? In Eisen? Mich? Einen ruritanischen Edelmann? Ein Edelmann sind Sie also. Vielleicht sagen Sie mir nun noch Ihren richtigen Namen. Graf Barataro, zu Ihren Diensten. Sehen Sie, so redet es sich doch gleich sehr viel leichter. Also, Herr Graf, soll ich Sie festnehmen lassen? Tun Sie es nun, Herr Professor. Ich bin nicht allein an Bord. Die Aufgabe wird durchgeführt. Aufgabe? Was für eine Aufgabe? Die Aufgabe, die mir seine Majestät, unser erhabener König Kasimir VII., aufgetragen hat. Bevor wir fortfahren, beantworten Sie mir bitte eine Frage, Herr Graf. Fragen Sie, Herr Professor. Aus welchem Grund kommen Sie mit Ihren Eröffnungen ausgerechnet zu mir? Sie sind Professor Van Dusen, weltberühmt, hoch angesehen, eine Respektperson. Sie können das Schlimmste verhüten. Ich kann gar nichts, wenn Sie mir nicht endlich erzählen, was hinter der Sache steckt. Nun gut. Ich sehe mich genötigt, Ihnen gewisse streng geheime Vorgänge am ruritanischen Hofe zu enthüllen. Hören Sie, Herr Professor, Mr. Hatch. Und wenn Sie gehört haben, bitte ich zu schweigen wie das Grab. Sie haben mein Ehrenwort. Ich beginne. Hätte ich nicht schon meine Erfahrungen mit Königs- und anderen Höfen gemacht, zum Beispiel in England und vor allem im Fürstentum Schleusreiz-Wittgenstein, dann wäre mir die nun folgende Geschichte fantastisch und unglaubwürdig vorgekommen. Kurz gesagt, Miss Apex war gar nicht Miss Apex, sondern, man höre und staune, die Prinzessin Lascaris, Spross einer uralten, mit dem Königshaus verwandten, ruritanischen Familie. Deshalb war sie auch dazu ausersehen, ihre Hand dem Thronfolger zu reichen. Aber davon war die Prinzessin überhaupt nicht begeistert, vermutlich weil Kronprinz Wenceslaus notorisch schwachsinnig war und dazu noch, wie viele Ruritanier, mit einem gewaltigen Korpf behaftet. Sie floh vor der ihr zugedachten Ehe aus dem Land mit ihrer Hofdame, der Gräfin Sarpedon alias Mrs. Pascholl. Als sogenannten männlichen Schutz hatte sie bei sich den lieben Domsky, der in Wirklichkeit ein Baron Anatol war. König Kasimir tobte. Er schickte der ungetreuen Vassalin Geheimagenten nach unter unserem Grafen Barataro. Und die hatten die Geflüchteten um die halbe Erde verfolgt und hier an Bord der Ormus eingeholt. Alle Vorbereitungen waren getroffen, die Prinzessin in Bombay, dem Ziel der Reise, zu entführen und nach Ruritanien zurückzubringen. Und dem zu entgehen, hat Prinzessin Lascaris sich entschlossen, Baron Anatol zu heiraten. Ach, deshalb. Ich habe mich schon gewundert, was sie an dem Kerl findet. Ein kluger Entschluss. Die Prinzessin hätte ihre Ruhe, sie würden abberufen, König Kasimir und Kronprinz Wenceslaus wären nicht mehr interessiert. Sie wären blamiert, Herr Professor, und es ist meine Aufgabe, Ihren erhabenen königlichen Hochheiten eine solche Blamage zu ersparen. Die geplante Heirat darf nicht stattfinden. Sie müssen sie verhindern, Herr Professor, sonst... Sonst, Herr Graf. Sonst sehen wir... meine Ihnen unbekannten Kameraden und ich, uns zu unserem Leidwesen gezwungen, den Baron zu töten. Ach, wirklich? Herr Professor, Sie wollen mich doch nicht etwa in Eisen legen lassen. Beruhigen Sie sich, Herr Graf. Ja, bitte? Herr Professor, Befehl? Kommen Sie näher, Stuart. Bringen Sie uns eine Flasche Champagner. Dom Pérignon. Am besten gleich eine Magnum. Sehr wohl, Herr Professor. Ach, noch etwas, Stuart. Einen Moment. Aber Herr Professor, das kann ich nicht tun. Das geht mir gegen die Berufsehre. Und was würde Ihre Berufsehre von, sagen wir, 5 oder besser 4 Pfund? Ja, dann... Vielen Dank, Herr Professor. wird alles bestens besorgt, Herr Professor. Ich bitte darum. Fünf Minuten später war der Steward wieder da mit der bestellten Flasche, die ganz gegen die Regeln bereits geöffnet war. Aber was ging mich das an? Ich dachte an die reizende Miss Apex, ich meine natürlich Prinzessin Ascaris, die offensichtlich in finstere Machenschaften verwickelt war. Wie konnte ich ihr helfen? Ich überlegte hin und her, trank ein Glas Champagner und dabei fiel mir trotz meiner angestrengten Überlegungen etwas auf. Auf Ihr Wohl, Herr Graf. Schlapp und schlapp, Herr Professor. Wie bitte? Das ist ruritanisch und heißt zur Gesundheit. Ah, zum Wohl. Moment mal. Hatten Sie nicht Dom Perignon bestellt, Professor? Die Flasche ist richtig, aber... Still, Hedge. Trinken Sie. Das Zeug hier ist doch nie im Leben... Seien Sie still, habe ich gesagt. Wie finden Sie den Champagner, Herr Graf? Ausgezeichnet, Herr Professor, ganz ausgezeichnet. Ja, ja, Sie sind ein Kenner, Herr Graf. Schlappuck... wie sagten Sie? Schlappuschlapp, Herr Professor. Schlappuschlapp, Herr Graf. Schlappuschlapp. Verrückt. Schlapper Schlapp von mir aus. Aber was wir da schluckten, war ganz bestimmt kein echter Dom Perignon. Höchstens Kapsekt, Hausmarke. Naja, also wie gesagt, von mir aus. Die Flasche wurde leer, unser Besucher verabschiedete sich und der Professor machte keine Anstalten, in der ruritanischen Sache irgendetwas zu unternehmen. Er kroch mit seinem Buch in die Koje. Und falls es Sie interessiert, was ich machte... Ich dachte weiter darüber nach, was ich tun sollte. Erst am nächsten Morgen sah ich den Professor wieder. Beim Frühstück. Die Ormus hatte nachts im Hafen von Aden Anker geworfen und würde erst gegen Abend wieder auslaufen. Ach, ein schöner Tag, mein lieber Hedge. Noch eine Tasse Tee? Danke, Professor. Was halten Sie von einem gemeinsamen Landgang? Moscheen, Basare, Arabiens, Wüsten... Tut mir leid, Professor. Ich habe schon was vor. So? Nun, ganz wie Sie meinen. Wenn ich es recht bedenke, gehört doch mein Vorhaben an Land zu denjenigen, die sich allein besser durchführen lassen. Bis später, Professor. Ich hab's eilig. Noch einen guten Rat, mein lieber Hedge. Ja, Professor? Behalten Sie trotz der Hitze kühl im Kopf. Bald darauf schaukelte ich auf einem knochigen Mietkamel durch die Wüstenlandschaft um Aden. Und neben mir, ebenfalls auf einem Schiff der Wüste, wie man so sagt, ritt sie, die Prinzessin Ascaris. War das nicht eine gute Idee von mir, Mr. Hedge? Ein romantischer Wüstenritt hoch zu Kamel. Oder ist es ein Dromedar? Keine Ahnung, Prinzessin. Miss Apex. Wenn das Biest bloß nicht so wackeln würde. Glauben Sie mir, Miss Apex, ich bin einiges gewöhnt. Erst vor ein paar Wochen bin ich auf einem Esel durchs Tal der Könige geritten. Aber das hier, dieses Rauf und Runter... Geben Sie sich dem Rhythmus hin, Mr. Hedge. Verkrampfen Sie sich nicht und machen Sie ein etwas fröhlicheres Gesicht. Denken Sie nur, wir sind allein. Ganz allein. Niemand kann uns stören. Ich denke an nichts anderes, Miss Apex. Allein, Mr. Hedge. Allein unter dem Himmel Arabiens. Umgeben von reizvoller, fremdartiger Landschaft. Die Sonne, der Sand, die Steine. Ist das nicht romantisch, Mr. Hedge? Sieht sicher ganz anders aus als bei Ihnen zu Hause in Ruritanien. Oh, Mr. Hedge, erinnern Sie mich nicht an mein geliebtes Ruritanien. Die Berge, die grünen Wälder. Miss Apex? Ich muss etwas sehr Wichtiges mit Ihnen besprechen, Mr. Hedge. Halt! Halt! Halt! Halt, du Mistvieh! Verfügen Sie über mich. Mr. Hedge, Sie wissen, wer ich bin. Wieso? Leugnen Sie es nicht, Mr. Hedge. Sie wissen es. Ja, Prinzessin, ich weiß es. Und wenn ich irgendetwas für Sie tun kann... Aber... Ach, Mr. Hedge, ich bin so unglücklich. Die Schergen des Königs werden mich zurück nach Ruritanien schleppen. Wie? Und dort, Mr. Hedge, haben meine ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Ach, nicht weinen, Prinzessin, bitte. Alles halb so schlimm. Ich meine, Sie heiraten doch den Baron Anatol. Und Ihre Verfolger lassen Sie dann in Frieden. Baron Anatol? Er ist kein Mann. Er ist ein Feigling. Ein jämmerlicher Wicht. Einverstanden, Prinzessin. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wieso... Er will nicht mehr, Mr. Hedge. Er weigert sich plötzlich, mich zu heiraten. Er fürchtet um sein kostbares Leben. Er zittert vor Angst. Sie heiraten ihn also nicht? Ha, wunderbar. Ich meine, das kompliziert die Sache. Was wollen Sie denn nun tun? Ach, Mr. Hedge, wenn ich das wüsste. Raten Sie mir. Sie sind so freundlich, so verständnisvoll. Oh, könnte ich doch einen Mann finden. Einen richtigen, einen mutigen Mann. Prinzessin, Sie haben ihn gefunden. Schämen Sie sich, Mr. Hedge. Sie machen mir falsche Hoffnung. Oh nein, Prinzessin, ich meine es ernst. Heiraten Sie doch einfach mich. Sie, Mr. Hedge? Sicher? Ich bin nicht aus uraltem Adel wie Sie, aber mein Vater ist Hutchinson Hedge Senior. Und Hutchinson Hedge Senior hat so viele Dollars, dass er zum Frühstück Rockefeller aufkaufen kann. Oh. Und Vanderbilt beim Mittagessen. Ihr Vater ist Millionär? Multimillionär, Prinzessin. Oh, nicht, dass mir Geld viel bedeutet. Ich besitze selbst dies und jenes. Aber so ein paar Millionen geben doch ein sicheres Gefühl. Sie sagen es, Mr. Hedge. Und ganz davon abgesehen, Sie sind mir sehr, sehr sympathisch. Nur sympathisch, Prinzessin? Vielleicht. Vielleicht aber auch mehr, Mr. Hedge. Nennen Sie mich Hutchinson. Nun gut, Hutchinson. Ich heiße Pauline. Pauline. Moment. Ich muss erst von diesem Monstrum runter. Aber Mr. Hutchinson, was tun Sie? Es muss doch alles seine Ordnung haben. So, hiermit, teuerste Pauline, falle ich, wie es sich gehört, auf die Knie und halte in aller Form um Ihre Hand an. Bitte, Hutchinson, stehen Sie wieder auf. Ihr Antrag ehrt mich. Aber? Kein Aber, Hutchinson. Ich nehme ihn an. Epipura! Heiraten wir doch gleich heute beim Gouverneur in Aden. In dieser hässlichen Stadt? Nein, Hutchinson, das möchte ich nicht. Warum nicht morgen an Bord der Ormus? Als wir wieder an Bord waren und die Ormus abgelegt hatte, ließ ich mich bei Bischof Templeton melden. Die von Ihnen an den Tag gelegte Eile, mein lieber Mr. Hatch, mag zwar ein wenig, wie soll ich sagen, indezent erscheinen, nicht so recht comme il faut, jedoch angesichts der vorliegenden außergewöhnlichen Umstände wäre Ihnen der morgige Vormittag recht. Sehr recht, Eminenz. Sagen wir um 11 Uhr im Salon der ersten Klasse. Sie haben die Ringe? Oh ja, Eminenz. Gut. In Aden gekauft. Gut. Die Trauzeugen sind bestellt. Ach, die Trauzeugen? Die Trauzeugen hatte ich ja vergessen. Na, kein Problem, das ließ sich nachholen. Die Prinzessin hatte ja ihre Hofdame, die Gräfin Sarpedon. Und was mich betraf, kam nur eine Person in Frage. Professor Van Dusen. Sie wollen also heiraten, mein Lieber. Ja. Und eilig haben Sie es auch noch. Etwas in diese Richtung hatte ich erwartet. Nun, Sie sind erwachsen, Sie müssen wissen, was Sie tun. Wenn ich mir allerdings vorstelle, was Ihr Herr Vater dazu sagen wird... Ach, was soll er schon sagen? Zuerst wird er ein bisschen brummen, aber dann wird er sich sehr schnell mit der Vorstellung anfreunden, Schwiegervater einer europäischen Prinzessin zu sein. Was ich Sie fragen wollte, Professor, ich kann doch auf Sie als Trauzeugen rechnen. Trauzeuge? Ich? Wer wird die Trauung vornehmen? Kapitän Blieker? Nein, nein, das macht der Bischof. So, der Bischof? Ja. In diesem Falle, mein lieber Hatch, müssen Sie auf mich verzichten. Aber warum denn, Professor? Mein lieber Hatch, ich habe meine Gründe. Der große Mann reagierte ausgesprochen kindisch auf die Idee, dass sein langjähriger Freund, Assistent, Chronist, sich verheiraten wollte. Schade, dachte ich, als ich über den Korridor zur Treppe ging. Ich wollte aufs Promenadendeck, um vor dem Schlafengehen noch ein bisschen frische Luft zu schöpfen. Mr. Hatch, auf ein Wort, Mr. Hatch. Ah, Graf Barataro, oder soll ich sagen, Herr Wanzek? Sie sagen gar nichts, Mr. Hatch, Sie hören, was ich sage. Wir wissen jetzt, wollen Sie Prinzessin Lascaris heiraten. Seien Sie klug, Mr. Hatch, klug wie Baron Anatol. Geben Sie Ihr Vorhaben auf, oder... Oder was? Oder Sie sind ein toter Mann, Mr. Hatch. Und damit entschwand er um die Ecke. Glauben Sie mir, ich fühlte mich nicht besonders wohl, als ich auf dem Promenadendeck herumspazierte. Worauf hatte ich mich bloß eingelassen? Da, plötzlich ein scharfer Luftzug an meinem rechten Ohr. Man hatte auf mich geschossen. Ich fand das, gelinde gesagt, höchst ungehörig. Haarscharf an meinem Ohr vorbei, Professor. Was Sie nicht sagen. Ein Glück, dass der Kerl ein so schlechter Schütze ist. Ist er das wirklich? Reden Sie nicht rätselhaft herum, Professor. Sagen Sie mir lieber, was ich tun soll. In Fällen wie dem Ihren, mein lieber Hatch, empfiehlt sich die Addition von 2 und 2. Ach, 2 und 2. Aber seien Sie so freundlich, dies in Ihrer eigenen Kabine vorzunehmen. Es ist Mitternacht vorüber. Ich möchte schlafen. Gute Nacht. Der große Moment kam heran. 11:05 am nächsten Vormittag verließ ich meine Kabine, die ich mich über Nacht eingeriegelt hatte, und begab mich angetan mit Frack und Zylinder in den blumengeschmückten Salon der ersten Klasse. Die Schiffsoffiziere waren gekommen und viele Passagiere. Eigentlich fehlte nur einer, Professor Van Dusen. Wahrscheinlich schmollte er. Aber darauf konnte ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Der Bischof wartete. Wir, Pauline und ich, traten vor den improvisierten Altar. Neben uns die Trauzeugen, Gräfin Sarpedon und Kapitän Blieker. So jemand wieder die nunmehr vorzunehmende Trauung einen Einwand vorzubringen hat, trete er vor und spreche. Oder er schweige für alle Zeit. Wo steckt nur der Professor? Bitte? Ach, nichts. Das scheint nicht der Fall zu sein. Willst du, Pauline Ida Fredericia Prinzessin Lascaris, den ihr anwesenden Hutchinson Jefferson Hatch zu deinem dir angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Willst du Hutchinson, Jefferson Hatch, die hier anwesende Pauline, Ida, Fredericia, Prinzessin Lascaris, zu deiner dir angetrauten Ehefrau nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Somit erkläre ich euch Kraft meines Amtes als Bischof der Kirche von England für Mann und Frau. Die Ringe. So. Und nun küssen sie sich. Zwischen unseren Lippen lagen nur noch Millimeter. Da tat sich plötzlich die Tür auf, Professor Van Dusen eilte zum Altar, drehte sich um, hob die Hand und rief... Halt! Was ist denn nun? Im Namen der Kriminologie! Halten Sie ein! Oh Gott, jetzt ist er völlig durchgedreht. Ich muss mich über Sie wundern, Professor. Sie stören meine heilige Hand. Genau das ist meine Absicht, Eminenz. Meine Herrschaften! Meine Herrschaften, gestatten Sie mir, bevor ich mich zu der soeben stattgefundenen Eheschließung äußere, einige notwendige Anmerkungen gastronomischer Natur. Professor, was soll denn wie das? Wie Ihnen zweifellos bekannt ist, stammt aus Château Latour im Haut-Médoc bei Bordeaux ein ausgezeichneter Rotwein. Aber Professor, dass Prinzessin Lascaris und ihre Begleitung bei ihrem ersten und einzigen öffentlichen Dinner an Bord Château Latour bestellt, ja, spricht insofern auf den ersten Blick für ihren guten Ton. Hört man dann aber, dass sie dazu Fisch speisten, so stellen sich erhebliche Zweifel ein. Weiß doch jeder, auch nur mittelmäßig gebildete Mensch, dass zum Fisch auf gar keinen Fall ein schwerer Rotwein gereicht werden darf. Hutchinson, was will der Mensch? Keine Ahnung, Professor. Hören Sie mal. Ich fahre fort. Bitte. Wie Sie ebenfalls wissen durften, ist Dom Pérignon ein hervorragender Champagner der Firma Moët Chandon. Was, meine Herrschaften, soll man von einem angeblichen Mitglied des europäischen Hochadels halten, welches Dom Pérignon nicht von dem höchst mäßigen Produkt einer südafrikanischen Sektkellerei zu unterscheiden vermag? Und was von solchen, die Rotwein zum Fisch trinken? Ich fasste einen gewissen Verdacht. Und während mein geschätzter Freund Mr. Hedge einen romantischen Kamelritt unternahm, begab ich mich in Aden zum Telegrafenbüro, um ein Kabel aufzugeben an den amerikanischen Botschafter in Rurita. Oh. Hier ist die Antwort. Lesen Sie vor, Kapitän. Prinzessin Pauline Lascaris zurzeit bei Hofe, Gräfin Sarpedon, Baron Anatole, Graf Barat. Taro hier aus völlig unbekannt. Das ist ja ein starkes Stück. Warten Sie ab, Kapitän, es kommt noch besser. Da ich gerade beim Telegrafieren war, richtete ich auch gleich eine Anfrage an meinen Freund, Chefinspektor Smiley von Scotland Yard. Und Smiley antwortete... Moment, wo habe ich denn das Antwort-Telegramm? Hier. Ihre Beschreibungen treffen zu auf Rogers Bande. Stop. International gesuchte Schwindler, Betrüger, Hochstapler. Stop. Bevorzugte Arbeitsplätze, Passagierschiffe. Stop. Bislang tätig auf Nordatlantikroute, seit kurzem angeblich Indischer Ozean. Stop. Der Fall ist klar. Meine Herrschaften, ich darf Ihnen vorstellen. Mr. Rogers, Mrs. Rogers... Und ihre charmante Tochter, Miss Rogers. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hedge. Sie kennen sie natürlich unter anderen Namen, Hedge. Zunächst nannten sie sich schlicht und einfach Domsky, Pascholl und Apex. Dann aber sehr viel vornehmer Baron Anatole, Gräfin Sarpedon, Prinzessin Lascaris. Pauline! Ach, halt den Mund! Zu diesen dreien gehört noch Mr. Rogers Junior. Er weilt nicht unter uns, sondern befindet sich im Zwischendeck, wo er sich Wanzek nennt oder auch Graf Barataro. Lassen Sie die Gauner festnehmen, Kapitän! Sie haben an Bord Ihres Schiffes eine höchst komplizierte kriminelle Komödie aufgeführt, mit dem Ziel, meinen ehrenwerten, leider aber auch äußerst naiven Freund Mr. Hedge zur Heirat mit Miss Rogers alias Prinzessin Lascaris zu veranlassen. Selbstverständlich waren Sie darüber informiert, dass es sich bei Mr. Hedges Vater um einen der reichsten Männer der USA und damit der Welt handelt. Das, wie man wohl volkstümlich sagt, Ausnehmen törichter Millionäre bzw. ihrer törichten Söhne ist die Spezialität der Rogers-Bande. Pauline, ist das wahr? Na, sicher ist das wahr. Bildest du dir wirklich ein, ein junges, gut aussehendes Mädchen heiratet einen Trottel wie dich wegen seiner schönen Augen? Mr. Johnson, bringen Sie die Verbrecher in den Laderaum. Lassen Sie sie in Eisen legen. Den Bombay werden Sie den Behörden übergeben. Lassen Sie mich los. Ich war so perplex, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Pauline. Meine reizende, betrügerische Pauline wurde mit ihren ebenso betrügerischen Verwandten im Laderaum eingesperrt. Die Hochzeitsgäste gingen aufgeregt und schadenfroh. Im Salon blieben nur Kapitän Bleeker, Bischof Templeton, der Professor und ich. Ich war immer noch perplex. Ein starkes Stück! Sie wiederholen sich, Kapitän. Und Sie, Eminenz, was meinen Sie? Ich bin sprachlos, Professor. Wie sagt der Prophet Jeremias? Über alle Maßen abscheulich sind die Wege der Gottlosen. Ein wahres Wort, Eminenz. Um Gottes Willen, Professor, was habe ich da bloß gemacht? Ich habe eine Betrügerin geheiratet, eine Hochstaplerin. Hätten Sie nicht 5 Minuten früher kommen können? Leider nicht, mein lieber Hedge. Lassen Sie sich die Sache eine Lehre sein. Eine Lehre? Ich bin reingelegt worden auf schauderhafte Weise und er sagt, lassen Sie sich das eine Lehre sein. Was nützt mir das? Ich bin nun mal verheiratet, bis dass der Tod uns scheidet. Ja. Sind Sie das, Hedge? Etwa nicht. Sie wollen doch wohl nicht andeuten, Professor Van Dusen, die von mir vorgenommene Eheschließung sei nicht in allen Punkten korrekt nach dem Kirchenrecht verlaufen? Einen Augenblick, Eminenz. Gleich komme ich zu Ihnen. Mein lieber Hedge. Ja, Professor? Seien Sie so freundlich. Machen Sie 3 große Schritte. Was ist denn jetzt schon wieder? Keine Widerrede. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Ja. Sie werden es nicht bereuen. Wenn Sie meinen. 1, 2. Oh, hoppla. 3. Und? Wo stehen Sie, mein lieber Hedge? Was sehen Sie doch? An der Wand. Sehr gut. Und was hängt an der Wand? Direkt vor Ihrer Nase? Ein Kalender. Sehen Sie auf diesen Kalender. Mach ich, Professor. Und was sehen Sie? Das Datum von heute natürlich. Natürlich. Und welches Datum haben wir heute? Den 1. April 1905. Den 1. April. Und was sagt man am 1. April? Wieso? Was? Man sagt April, April. April, April, mein lieber Hedge. April, April? April, April. Sie sind gar nicht verheiratet. Was? Was ist das? Das Kabel, das ich von Scotland Yard erhielt, habe ich vorhin nicht bis zum Ende vorgelesen. Das sollten wir jetzt nachholen. Würden Sie vielleicht, Eminenz? Gewiss. Fangen Sie am besten hier an. Ja, hier. 5. Bandenmitglied. 5. Bandenmitglied, Bruder bzw. Schwager und Onkel der übrigen knapp 60 Jahre. Korpulent, feierliches Wesen, tritt daher mit Vorliebe als... Mit Vorliebe als Geistlicher auf, besonders gern als Bischof. Nehmen Sie ihn fest, Kapitän. Den Bischof? Mr. Rogers Nummer 3, alias Bischof Templeton. Kommen Sie, Freundchen, kommen Sie, ab in den Laderaum. Die Verwandtschaft wartet schon. Mein lieber Hedge, was sagen Sie nun? Der Bischof ist gar kein richtiger Bischof? Nein. Dann bin ich auch gar nicht richtig verheiratet? Nicht im Mindesten. Ich bin also noch Junggeselle? Ohne jeden Zweifel. Gott sei Dank. Gott sei Dank? Sollten Sie nicht lieber sagen, Van Dusen sei Dank?